haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute wie im Schlaf. Erster Teil. Schlaflose Nächte sind in meinem Beruf nichts Ungewöhnliches. Manchmal werde ich dafür sogar bezahlt. Anderen geht es nicht so gut. Sie arbeiten zwar auch nachts, tun dies aber ohne es zu merken. Oder sie sind einfach nur ganz gewöhnliche Schlafwandler, wie Frau Kern. Das Treffen der alternativen Somnambulismusforscher ist enorm wichtig für mich. Meine Arznei könnte Millionen von Menschen Erleichterung bringen. Und dieses Medikament wurde Ihnen gestohlen? Eine wichtige Probe. Es würde genügen, um die Zusammensetzung herauszufinden und es zu vermarkten. Und Sie glauben, dass einer der anderen Schlafwandler die Arznei gestohlen hat? Wer sollte sonst ein Interesse daran haben, in meine Wohnung einzubrechen und nur gerade das Fläschchen mit der Arznei zu entwenden? Und Sie befürchten, dass heute Abend einer Ihrer Kollegen dieses bahnbrechende Medikament der Öffentlichkeit vorstellt? Leider ja. Dabei ist es noch nicht reif für die Produktion. Ich habe es lediglich an ein paar Personen getestet. Das Medikament verhindert, dass Schlafwandler schlafwandeln. Das ist der Zweck. Bis heute gibt es keine Therapie und keine Medikamente gegen Somnambulie. Außer natürlich harte chemische Keulen, Schlafmittel, die einen traumlosen Schlaf ermöglichen. Schlafwandler werden während der Traumphase aktiv. Die Natur hat es eigentlich so eingerichtet, dass während der Traumphase die Muskeln ganz schlaff sind. Bei Schlafwandlern aber trifft das nicht zu. Sie leben sozusagen ihren Traum. Was durchaus gefährlich sein kann. Allerdings. Es ist aber vor allem beängstigend. Man tut etwas, an das man sich nachher nicht mehr erinnern kann. Das soll auch nach erhöhtem Alkoholkonsum vorkommen. Meine Schwester und ich haben alles versucht. Wir haben uns gegenseitig ins Zimmer eingeschlossen, uns überwacht und alle denkbaren Strategien getestet. Aber es half alles nichts. Und das Medikament hilft? Es ist eine Mischung aus über 40 natürlichen Substanzen. Ja, es hilft. Aber es hat gewisse Nebenwirkungen, wie Übelkeit und Durchfall. Ich habe die richtige Dosierung noch nicht gefunden. Eine Stunde später wurden wir von einem Chauffeur abgeholt und an einen kleinen See gefahren. Das Hotel sah aus wie ein altes Schloss und hieß auch so. Ich bezog ein Zimmer, das etwa so groß war wie ein Fußballplatz. Wegen konditioneller Mängel verzichtete ich darauf, es gänzlich auszukundschaften. Unten auf der großen Terrasse stellte mich meine Klientin einem anderen Schlafwandler vor. Das ist Philip Maloney. Er schreibt einen Artikel über unser Treffen. Tatsächlich? Interessieren sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Zeitung endlich für die alternative Somnambulismusforschung? Ich habe gehört, dass es bahnbrechende Entwicklungen gibt. Die gibt es tatsächlich. Allerdings nicht auf jenem Gebiet, auf dem Frau Kern forscht. Schlafwandler können mit Ultraschall geheilt werden. Das ist weder erwiesen, noch macht es Sinn. Schlafwandler können nur medikamentös behandelt werden, wenn überhaupt. Ich habe mit Ultraschall hervorragende Ergebnisse erzielt. Fallstudie 1. Eine junge Frau, die jede Nacht ihren Kühlschrank leer gegessen hat und an gesundheitlichen Folgeschäden litt. Nach einer Ultraschalltherapie isst sie im Schlaf nur noch Gemüse und Früchte. Die Frau wandelt noch immer im Schlaf. Das ist kein Erfolg. Das ist Hokuspokus. Fallstudie 2. Ein Mann, der im Schlaf den Fernseher anstellte und sich jede Nacht den gleichen Bruce Willis-Film anschaute und deshalb tagsüber an Depressionen litt. Lassen Sie mich raten. Nach der Ultraschalltherapie schaute er sich nur noch künstlerisch wertvolle Filme an. Nein, er schaute überhaupt nicht mehr fern. Er liest ein Buch. Zwar immer das Gleiche, aber das kriege ich auch noch hin. Meine Arznei verhindert das Wandeln im Schlaf. Das ist bahnbrechend. Medikamente haben Langzeitfolgeschäden. Menschen, die schlafwandeln, benötigen das Schlafwandeln als Ventil. Ohne Schlaf zu wandeln, drehen sie durch. Meine Therapie sorgt dafür, dass die Menschen sinnvoll schlafwandeln. Ja, sie könnten zum Beispiel nachts arbeiten und damit zusätzlich Geld verdienen. Oder sie könnten durch die Straßen wandeln und für Sicherheit sorgen. Wurden die anderen Hotelgäste gewarnt, dass das Haus voller Schlafwandler ist? Das ist nicht nötig. Wir haben das Haus vollständig gemietet. In einer halben Stunde beginnt der erste Vortrag. Hubert Graber referiert über den Zusammenhang von Schlafwandel und Sonnenflecken. Da gibt's einen Zusammenhang? Natürlich nicht. Aber Herr Graber ist einer der großzügigsten Sponsoren der alternativen Somnambulismusforschung. Vor einem Jahr glaubte er, einen Zusammenhang zwischen Schlafwandel und öffentlichen Lautsprecherdurchsagen gefunden zu haben. Die beiden zwinkerten sich zu und es schien, als würden sie sich ganz gut verstehen. Einmal davon abgesehen, dass meine Klientin an Kräuter und Herr Thomann an Ultraschall glaubte. In einem riesigen Salon saßen vor einem Kaminfeuer zwei andere Schlafwandler. Ein Glas Mineralwasser bitte, ohne Kohlensäure. Ich nehme einen Tomatensaft, gut gewürzt. Und ich nehme einen Whisky, ungewürzt und ohne Wasser. Sie sind kein Hotelangestellter. Frau Kern hat mich eingeladen. Letztes Jahr war Ihr Gast jünger. Ausgegangen für einen richtigen Gigolo. Ich berichte über das Treffen der alternativen Schlafwandler. Sie schreiben über uns? Ja. Das ist fantastisch. Soll ich Ihnen meinen Stützstrumpf vorführen? Ich glaube nicht, dass sich der Herr für deine Stützstrümpfe interessiert. Warum nicht? Sie sehen aber nicht aus, als benötigten Sie eine Stütze, für welchen Körperteil auch immer. Charmant, charmant. Aber die Stützstrümpfe helfen gegen das Schlafwandeln. Ach, Gabi, auch Handschellen helfen gegen das Schlafwandeln. Aber jemanden festzubinden ist keine Therapie. Meine Stützstrümpfe muss man lediglich tragen. Ja, sie wiegen etwa 20 Kilo und sind mit Bleikugeln ummantelt. Das Blei hat eine beruhigende Wirkung auf den Organismus. Das klingt zweifellos hochinteressant. Interessant. Möchten Sie die Stützstrümpfe ausprobieren? Ein anderes Mal vielleicht. Ich glaube, er interessiert sich mehr für meine wissenschaftliche Methode. Wissenschaftlich ist gut. Schlafwandler haben einen neurologischen Defekt. Ich habe herausgefunden, dass Fußballer unterdurchschnittlich schlafwandeln. Das liegt an den Kopfbällen. Wer sich regelmäßig mit einem Lederball wuchtig an den Kopf schlägt, schlafwandelt nicht. Das ist überhaupt nicht erwiesen. Erwiesen ist aber, dass Kopfbälle dem Gehirn schaden. Ehemalige Fußballspieler reden wirres Zeug. Das kann man im Fernsehen beobachten, wenn ehemalige Fußballer als Experten zu hören sind. Kopfbälle gegen Schlafwandel. Ich habe eigens eine Maschine entwickelt. Man kann sich bequem hinsetzen. Die Maschine knallt einem im Abstand von 3 Minuten einen Ball an den Kopf. Ehe er mir seine seltsame Maschine vorführen konnte, verabschiedete ich mich und suchte den Saal, in dem der erste Vortrag gehalten wurde. Ich traf aber nur auf ratlose Angestellte, die ein Buffet aufgetischt hatten, das niemand zu schätzen wusste. Ich bediente mich und suchte später nach meiner Klientin. Ich fand sie im Keller. Das ist entsetzlich. Graber ist tot. Dieser Mann ist Graber. Ja, ich habe ihn überall gesucht. Da sah ich, dass die Tür, die zum Keller führte, offen war. Ich rief nach ihm, erhielt aber keine Antwort. Doch dann roch ich ihn. Sie rochen Graber? Graber hatte vor 2 Jahren behauptet, dass man Schlafwandeln mit einer Tinktur aus Marderkot heilen könne. Seither benutzt er diese Tinktur als Aftershave. Kein Wunder, wurde er in den Keller verbannt. Es riecht aber auch sonst seltsam hier nach Rauch. Was hat Graber im Keller gemacht? Er notierte sich im Keller die Anzahl der Rohre und Leitungen. Er glaubte auch da einen Zusammenhang zum Schlafwandeln gefunden zu haben. Und jetzt liegt er da und ist tot. Glauben Sie, dass er gestürzt ist? So wie es aussieht, wurde er erschlagen. Oh mein Gott, fürchterlich. Das könnte das Ende der alternativen Somnambulismusforschung sein. Graber hat uns alle finanziell unterstützt. Wir waren die Einzigen, die ihm zuhörten. Eine kleine Träne kullerte über ihre Wange. Ich riet ihr, die Polizei und die Hoteldirektion zu verständigen. Sie ging nach oben und ich schaute mich im Keller um, fand aber nur ein paar getrocknete Kräuter und leere Bierflaschen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney Sie hörten Wie im Schlaf, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Wie im Schlaf. Zweiter Teil. Was bisher geschah. In einem Hotel an einem See treffen sich Forscher, die alternative Methoden gegen das Schlafwandeln entwickelt haben. Maloneys Klientin wurde eine Arznei gestohlen, die angeblich Somnambulismus erfolgreich bekämpfen kann. Sie glaubt, dass einer der Forscher das Medikament entwendet hat, um es zu vermarkten. Im Keller des Hotels wird am Abend die Leiche eines anderen Schlafwandlers aufgefunden. Er ist erschlagen worden. Meine Klientin hatte sich vom Schock dank der Einnahme eines Stück Kuchens und einer Tasse Tee einigermaßen erholt. Die Polizei war damit beschäftigt, die Hotelangestellten und Gäste zu befragen. Ich genoss wieder einmal eine Vorzugsbehandlung. Üble Sache, Maloney. Der Mann wurde mit einem abgebrochenen Heizungsrohr erschlagen. Hat er sich hier im Keller vor Ihnen versteckt? Herr Graber sollte einen Vortrag halten. Genau, und als er nicht auftauchte, habe ich nach ihm gesucht. Hier im Keller? Er zählte die Rohre und Leitungen. Und wozu macht er das? Um Schlafwandler zu kurieren. Ja. Schlafwandler? Das sind Menschen, die im Schlaf wandeln. Das ist Unsinn, die Leute wandeln nicht. Sie stehen auf, sie gehen umher, sie klettern manchmal sogar aufs Dach. Oder sie moderieren Nachtsendungen im Radio. Viele Schlafwandler leiden unter ihrer Veranlagung. Sie sind am nächsten Morgen todmüde. Oder sie können nicht mehr richtig schlafen, weil sie sich davor fürchten, wieder zu schlafwandeln. Deshalb sind wir alle hier. Wir helfen den Schlafwandlern. Indem sie sie mit einer Eisenstange erschlagen. Ich habe Graber nicht getötet. Helfen Sie mir, Maloney. Maloney kann Ihnen nicht helfen. Er ist ein lausiger Helfer. Eigentlich befindet er sich in einem ewigen Tiefschlaf, in dem er manchmal als Leichenfinder wandelt. Sie sind auch Somnambul? Nur wenn ich dafür bezahlt werde. Wir gehen davon aus, dass einer der anwesenden Gäste für den Mord verantwortlich ist. Aber es sind nur 5 Gäste anwesend. Das macht die Sache einfacher. Ich bin einer dieser 5 Gäste. Das macht die Sache komplizierter. Wann ist Graber erschlagen worden? Vor ungefähr einer Stunde. Oh. Dann könnte es jede von uns gewesen sein. Eine entsetzliche Vorstellung. Zur vorgerückten Stunde einigten sich die Teilnehmer des alternativen Schlafwandlertreffens darauf, die Vorlesungen am nächsten Tag durchzuführen, im Gedenken an den Toten. Die Hotelküche verpflegte uns mit Leckereien und ich gönnte mir einen teuren, alten Whisky. Danach gingen alle auf ihre Zimmer. Fast alle. Das bringt doch nichts, Maloney. Ich werde morgen früh alle noch einmal in die Mangel nehmen, bis einer der Anwesenden die Tat gesteht. Ach, hier im Dunkeln herumzusitzen, ist nur Zeitverschwendung. Nicht einmal ein Buch kann ich lesen. Das ist auch besser so. Die Damen und Herren Forscher sind vermutlich alle Schlafwandler. Deshalb dürfte diese Nacht zu den interessanteren in ihrem trüben Beamtendasein werden. Schlafwandler sind harmlos. Man sollte sie ganz sanft wieder zurück ins Bett begleiten. Einer unserer Kollegen ist Schlafwandler. Manchmal erscheint er mitten in der Nacht auf dem Revier und liest Zeitung. Dann geht er wieder und am nächsten Morgen erinnert er sich an gar nichts. Ich glaube, es geht los. Sie halten sich zurück, Maloney. Schlafwandlern muss man mit Psychologie begegnen. Ich glaube, es kommt jemand auf uns zu. Hände hoch und keine Bewegung. Julia, bist du es? Ach, wie schön. Hände weg von meiner Dienstwaffe. Erinnerst du dich noch, wie wir uns geküsst haben in Prag? Gehen Sie wieder schlafen. Das ist ein Befehl. Darf ich dich küssen, Julia? Was fällt Ihnen ein? Es reicht! Sie sind verhaftet auf der Stelle! Julia, du, seit wann hast du einen Damenbart? Er kratzt, Julia, oder? Ah, bist du vielleicht Cornelia? Lass uns eine Sandburg bauen. Dieser Mann ist verrückt. Er schläft und er träumt. Und wahrscheinlich hat er zu viele Bälle an den Kopf gekriegt. Kopfball. Ah, wie steht es? Haben die Grashoppers ein Tor geschossen? Ah, jetzt gehe ich ins Kino und danach trinke ich ein Heizungsrohr. Er hat Heizungsrohr gesagt. Das ist ein Geständnis. Vielleicht beantwortet er im Schlaf Fragen. Haben Sie Graber getötet? Ein Quiz. Das ist wunderbar. Wie lauten die drei Antworten? Ja, nein und lebenslänglich. Dann würde ich gerne meinen Zahnarzt anrufen. Oder das Publikum fragen. Wir sollten ihn zurück in sein Zimmer führen. Jetzt, wo er drauf und dran ist, zu gestehen. Hat es Zwiebeln im Kühlschrank? Ich muss nachher kochen. Das hört sich nicht nach einem Geständnis an. Wenn er träumt, dann ist alles durcheinander. Kühlschrank heißt vermutlich Eisenstange und Kochen heißt Knochen. Und Zwiebeln steht für die Tränen, die der Mord verursacht. Das ist ein Geständnis, Maloney. Julia, darf ich dich noch einmal küssen? Einen Schritt näher und ich schieße! Der Mann kam nicht näher. Er drehte sich um und ging im Dunkeln, als wäre er ferngesteuert. Wenig später hörten wir, wie eine Tür aufging und wieder geschlossen wurde. Danach war es wieder ruhig, bis die nächste Schlafwandlerin erschien. Wir müssen sie stoppen. Sie ist den ganzen Kühlschrank leer. Kein Wunder versagen die meisten Diäten. Wahrscheinlich ist der Jojo-Effekt in Wirklichkeit ein Schlafwandel-Effekt. Es reicht jetzt. Hören Sie auf zu essen und gestehen Sie den Mord. Wo bin ich? Was ist los? Sie wurden soeben von einem einfühlsamen Polizisten geweckt. Ich fasse es nicht. Wie viel habe ich gegessen? Genug Kalorien für die nächsten 3 Tage. Ich habe heute ausnahmsweise meine Stützstrümpfe nicht getragen. Das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, weshalb Sie Graber erschlagen haben. Wieso sollte ich Graber erschlagen? Er hat mir das Geld gegeben, damit ich die Stützstrümpfe entwickeln konnte. Graber war mein Mäzen. Da ist jemand oder etwas die Treppe runtergefallen. Das ist seltsam. Schlafwandler fallen eigentlich nie die Treppe runter. Ich mache jetzt Licht. Das ist ein Polizist. Auch das noch. Ist der Mann tot? Wenn ja, dann sind Sie verhaftet. Auf der Stelle. Ich? Ich war doch die ganze Zeit hier. Der Mann am Boden regte sich und die anderen Hotelgäste regten sich über den Lärm auf. Der junge Polizist hatte auffällige Geräusche in Grabers Zimmer gehört. Als er seinen Vorgesetzten davon in Kenntnis setzen wollte, fiel er die Treppe runter. Von der Hoteldirektion erhielten wir eine Zugangskarte für alle Zimmer. Vor Grabers Zimmer versammelten sich alle Gäste, außer jenem Gast, der sich im Zimmer befand. Wir wissen, dass Sie da drin sind, Frau Kern. Wir werden jetzt reinkommen. Hatte die Kern was mit Graber? Ich glaube eher, dass sie ihn umgebracht hat. Frau Kern soll eine Mörderin sein? Das kann ich nicht glauben. Ruhe jetzt! Ich zähle bis 3. Dann öffne ich diese Tür. Und dann werden Sie verhaftet. Auf der Stelle. Lassen Sie mich mit Frau Kern sprechen. Mir vertraut sie. Also doch ein heimlicher Geliebter. Sie halten sich aus, Maloney. Das ist Sache der Polizei. Ich werde mich angemessen mit der Frau unterhalten, ehe ich sie abführen lasse. Jetzt aber. Tür auf. Mich trifft der Schlag. Ist sie tot? Vielleicht schlafwandelt sie nur und spielt eine Tote. Egal. Dieses Zimmer wird nur von mir und der Spurensicherung betreten. Sie gehen alle zurück in ihre eigenen Zimmer. Und was ist mit Ihrem Liebhaber? Wahrscheinlich war er es. Ich bin Privatdetektiv. Frau Kern hat mich engagiert. Was er nicht besonders gut bekommen ist. Aber das ist ja nichts Neues, Maloney. Meine Klientin lag angezogen neben dem Bett. Es war kein schöner Anblick. Jemand hatte sie gewürgt, bis sie keine Luft mehr bekam. Die Zahl der Schlafwandler hatte sich damit innerhalb weniger Stunden um 2 reduziert. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Wie im Schlaf. 2. Teil. We'll be right back. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute wie im Schlaf. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. An einem Treffen von alternativen Forschern, die sich mit dem Schlafwandeln befassen, geschehen unerhörte Dinge. Zuerst verschwindet eine Arznei und wenig später wird einer der Forscher ermordet aufgefunden. Als Maloney versucht, dem Täter oder der Täterin auf die Spur zu kommen, geschieht erneut ein Mord. Diesmal ist es seine Klientin, die im Zimmer des ersten Opfers tot aufgefunden wird. Dass meine Klientin nicht in ihrem eigenen Zimmer ermordet worden war, gab zuerst einige Rätsel auf. Doch schon bald fügten sich die kleinen verirrten Indizien zu einem Ganzen zusammen. Bei Graber wurde die Karte zu seinem Zimmer nicht gefunden. Frau Kern hatte Grabers Leiche gefunden. Wahrscheinlich hat sie ihm die Zimmerkarte weggenommen. Üble Sache, Maloney. Diese Schlafwandler wandeln auf mörderischem Faden. Ich glaube, ich weiß, was hinter den beiden Morden steckt. Ich auch, Maloney. Ein Schlafwandler. Aber einer, der nur so tut, als sei er ein Schlafwandler. Ein Scharlatan. So wie Sie, Maloney. Ohne mich würden Sie heute noch an Ihrem ersten Mordfall arbeiten. Ohne Sie gäbe es weniger Leichen in der Stadt. Die Zahl der Morde steigt mit der Zahl der Fälle, die haarsträubende Privatdetektive lösen müssen. Eigentlich ist am ganzen Schlamassel das Schweizer Radio schuld. Sie sollten hier keine Details über die wahren Hintergründe Ihrer Beschränktheit verraten. Stattdessen sollten Sie möglichst rasch den Doppelmörder dingfest machen. Doppelmörder? Ich habe eine andere Theorie, Maloney. Was denn? Unfall, Selbstmord oder nur vorgetäuschter Mord? Frau Kern hat Graber getötet. Sie wurde dabei beobachtet und erpresst. Es kam zum Streit und Frau Kern wurde vom Erpresser ermordet. In Grabers Zimmer? Das macht doch keinen Sinn. Die Wahrheit macht nicht immer einen Sinn. Denken Sie nur an die schwarzen Löcher. Die schlucken Licht. Das ist sinnlos, Maloney, aber es ist wahr. Frau Kern hat mich engagiert, weil sie glaubte, dass einer der anderen Forscher bei ihr eingebrochen ist und eine Arznei gestohlen hat. Ein Medikament, das Schlafwandeln kuriert und das Frau Kern selber aus unzähligen Kräutern zusammengemixt hat. Was hat das mit Grabers Tod zu tun? Vielleicht war außer dem Dieb noch jemand an der Arznei interessiert. Ich glaube, dass Frau Kern sich in Grabers Zimmer vergewissern wollte, dass er nicht im Besitz der Arznei war. Und dabei wurde sie von einem Krankenkassenvertreter ertappt und umgebracht? Oder vielleicht ein schlafwandelnder Geist? Ich bin davon überzeugt, dass wir es mit ein und demselben Täter zu tun haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es einer der alternativen Somnambulismusforscher ist. Da kommen nur noch drei in Frage. Frau Schlag war bei uns, als Frau Kern ermordet wurde. Frau Schlag? Ist das die Frau mit den Stützstrümpfen und dem Hungerast? Was die gegessen hat. Mir wurde beim Zusehen übel. Der neue Tag brach an und der Hoteldirektor zeigte sich besorgt über die vielen Leichen. Der Polizist versprach ihm, den Fall rasch und diskret aufzuklären, verlangte dann aber nach einem Frühstück mit Ei und Toast und einem Kräutertee. Ich hatte keinen Hunger und setzte mich auf der Terrasse auf eine Holzbank. Frau Schlag saß auf einem Sessel und rauchte. Früher habe ich nur im Schlaf geraucht, wenn ich schlafwandelte. Dann habe ich mir das Rauchen abgewöhnt und seither esse ich, wenn ich schlafwandle. Es ist eine Plage. Tagsüber darf ich nichts essen, sonst nehme ich zu. Wie viel würde ein Medikament einbringen, das gegen Schlafwandeln hilft? Wenn es keine Nebenwirkungen hat und den Schlaf an sich nicht beeinträchtigt, könnte man damit Millionen verdienen. Dann hätten wir schon einmal ein Motiv. Sie glauben, Frau Kern ist wegen dem Kräutertee ermordet worden? Das Medikament ist ein Kräutertee. Sie hat ein großes Geheimnis aus der Mixtur gemacht. Aber ich glaube, es sind nur Kräuter und Wurzeln. Ich bezweifle, dass das Medikament tatsächlich hilft. Meine Stützstrümpfe hingegen helfen garantiert. Nur finde ich keine Firma, die sie für mich herstellt und vertreibt. Und mit dem Tod von Graber ist die alternative Somnambulismusforschung sowieso am Ende. Die Polizei geht davon aus, dass entweder Herr Wachner oder Herr Thomann der Mörder ist. Terry? Ja. Ich meine, Herr Wachner? Den können Sie vergessen. Seine Fußball- oder Kopfballtheorie ist völlig bescheuert. Vielleicht war er gerade deshalb an dem Medikament interessiert. Wissen Sie, wir werden alle von unseren Mitmenschen belächelt. Ja, sogar ausgelacht. Aber das muss man in Kauf nehmen. Alle großen Geister wurden in ihren Anfängen ausgelacht. Wenn ich jemanden von uns einen Mord zutrauen würde, dann Thomann. Er hat etwas Kaltes in seinen Augen. Ihm traue ich nicht über den Weg. Sie stand auf und ging zurück ins Hotel. Der Polizist hatte sich mit dem halben Buffet vollgestopft und mindestens 3 Kreuzworträtsel gelöst, ehe er sich daran machte, Thomann und Wachner zu vernehmen. Er lächelte verzückt, als er den beiden in der Küche ein Hanfseil zeigte. Mit diesem Seil wurde Frau Kern getötet. Das steht einwandfrei fest. Unser neues computergesteuertes Spurenauswertungsprogramm hat das Seil als Tatwaffe identifiziert. Mit einer Genauigkeit von 99,91567%. Na und? Ich habe dieses Seil noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist aber verblüffend. Wir haben dieses Seil nämlich in einem Zimmer gefunden. Und dieses Zimmer wird von einem der beiden Herren bewohnt. Herr Maloney, möchten Sie vielleicht eine Wette abschließen, wer von den beiden es war? Ich wette meine schlechte Laune gegen Ihren Haarausfall. Das ist eine Farce. Ich lasse mir hier nichts anhängen. Das Seil haben wir im Zimmer von Herrn Thomann gefunden. In meinem Zimmer? Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wenn Sie fest an etwas glauben, kann es wahr werden. Hier aber handelt es sich um einen Beweis. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Dieses Biest. Ich glaube, jetzt kommen wir der Wahrheit näher. Ich fasse zusammen. Sie, Herr Thomann, haben zuerst Graber erschlagen und danach Frau Kern erwürgt. Das Motiv für die Tat kennen wir noch nicht, aber das ist nicht so tragisch. Wir haben auf dem Präsidium ein dickes Buch voller Motive. Sie können sich da eines aussuchen. Jetzt aber wird die Tat gestanden, und zwar auf der Stelle. Frau Schlag war heute Nacht in meinem Zimmer. Was? Nachdem alles geschehen war. Sie sagte, sie brauche etwas Nähe, etwas Wärme. Gabi hat mit Ihnen geschlafen? Das ist eine ungeheuerliche Unterstellung. Wir waren nur ein paar Minuten zusammen, haben uns umarmt, dann ging sie wieder. Frau Schlag kommt für den Mord an Frau Kern nicht in Frage. Sie kann demnach auch nicht das Tatwerkzeug in ihrem Zimmer deponiert haben. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Der Polizist schritt zur Tat und Thomann wurde umgehend abgeführt. Später standen wir auf der Terrasse und Frau Schlag und Herr Wachner setzten sich zu uns. Mit Kombinationsgabe kann man jeden noch so komplizierten Fall lösen. Ich bin erleichtert. Vielleicht schaffe ich es jetzt wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist besser für die Gesundheit und auch besser für die Alibis. Ich verstehe kein Wort. Das ist auch nicht nötig. Ich fasse zusammen. Herr Thomann hat Herrn Graber im Keller mit einem Hotelzimmer erschlagen und anschließend die Eisenstange erwürgt. Das geht lebenslänglich. Meine Variante sieht ein wenig anders aus. Nur zu, Maloney. Es steht Ihnen frei, sich zu blamieren. Ich habe mich im Keller ein wenig umgesehen. Als ich zu Frau Kern kam, fiel mir auf, dass es im Keller seltsam roch. Marderkot. Graber benutzte ihn als Aftershave. Es roch aber auch nach Kräutern und nach Rauch. Und am Boden fand ich eine Zigarettenkippe und verstreute Kräuter. Gut, ich gebe es zu. Ich ging in den Keller und rauchte eine Zigarette. Heutzutage darf man ja nirgends mehr rauchen. Du hast gestern schon geraucht? Sie waren nicht im Keller, um zu rauchen. Sie haben sich mit Graber getroffen. Er bot Ihnen ein Geschäft an. Was für ein Geschäft? Wovon reden Sie? Es war ein Unfall. Moment, Moment! War das eben ein Geständnis? Das geht nicht! Ich habe das Formular für Geständnisse bereits ausgefüllt und unterschrieben. Er ist schuld. Es war alles seine Idee. Ich? Ja, was soll das? Du hast mir gesagt, dass ich die Kern aus dem Weg schaffen soll, damit wir nachher das Medikament vermarkten können. Graber bot mir an, seine Teilhaberin zu werden. Er hatte Frau Kern die Arzneiprobe gestohlen und die Zusammensetzung in einem Labor überprüfen lassen. Graber wollte mich aber nicht nur als Teilhaberin. Er wollte sie auch als Geliebte. Er wurde zudringlich. Plötzlich hatte ich die Eisenstange in der Hand. Ich schlug nicht fest zu, aber es war fest genug. Ich gestand Jerry, was geschehen war. Er sagte, dass wir jetzt auch die Kern umbringen müssen. Dann hätten wir freie Bahn. Ach, das ist fies. Das ist hinterhältig. Es war deine Idee, nicht meine. Frau Kern war gerade dabei, im Grabers Zimmer nach der Arznei zu suchen. Die Tür war nur angelehnt. Gabi war unten und spielte die essende Schlafwandlerin. Und wo ist das Motiv? Ich meine die Arznei. Wo ist sie? Sie ist weg. Ich habe sie versteckt. In der Küche, neben den Teebehältern. Heute Morgen hat jemand daraus einen Kräutertee gemacht. Kräutertee? Das war ich! Er schmeckte seltsam, aber gesund irgendwie. Hat dieser Tee Nebenwirkungen? Wenig später verschwand er auf der Toilette, wo er mehr oder weniger den Rest des Tages und auch die nächsten 3 Tage verbrachte. Ich kehrte in mein Büro zurück und träumte davon, im Schlaf meine Fälle zu erledigen. Doch als ich aufwachte, lag ich unter meinem Schreibtisch und war selber erledigt. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Wie im Schlaf, 3. und letzter Teil.